WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Stefan. Stefan ist 27. Guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen. Hallo Stefan. Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Schön, dass du da bist. Ja, gerade noch ein bisschen aufgeregt. Bei mir geht es ums Folgendes. Eigentlich hatte ich eher geschrieben, weil ich denke, dass ich ein Problem habe im Kopf, aufgrund einer Tumorerkrankung, die ich im letzten Jahr durchgemacht habe. Aber jetzt ist mir einfach in den letzten Tagen klar geworden, dass ich, glaube ich, eher den Leuten Hoffnung spenden möchte, die gerade das Gleiche halt durchmachen oder Ähnliches durchmachen mit einer bösartigen Tumorerkrankung. Erzähl doch mal von deiner Tumorerkrankung. Du bist 27 Jahre alt. Wann tauchte was auf? Ja, ich habe im letzten Jahr irgendwann nichts mehr gehört auf dem linken Ohr. Und das lag halt daran, dass ich ein Karzinom im Nasenrachenraum hatte, der halt bösartig war. Hörtest du von heute auf morgen nichts mehr oder war das schleichend? Das war schleichend, wie Druck auf dem Ohr. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Okay. Und dann irgendwann war ich halt beim Arzt, der hat dann gesagt, ja, wir müssen was entfernen, haben was entfernt, eingeschickt und dann kam halt die tolle Nachricht, dass es halt ein bösartiger Tumor ist. Also das konnte der HNO-Arzt noch ambulant irgendeine Gewebeprobe entnehmen, oder wie? Ja, genau. Also der ist halt von wo er genau gewachsen ist, kann man halt nicht sagen. Auf jeden Fall war er halt da. Und dann beging halt Strahlentherapie, Chemotherapie, konnte über ein halbes Jahr nichts essen, 40 Kilo verloren, also also es gibt bestimmt Leute, denen es wirklich noch viel schlimmer ergeht als mir, als allein Leukämie-Patienten, aber... Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, gab es denn auch eine große OP noch? Nee, eine OP war nicht möglich, weil man hätte dann von unten quasi unter den Kopf herein operieren müssen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt dann nicht mehr aufgewacht wäre, wäre halt viel zu groß gewesen. Also Strahlentherapie, Chemotherapie? Ja, genau, richtig. Hat man den Tumor zerstören können damit? Ja, also der Vorteil an meinem Tumor ist halt, reagiert sehr gut auf Bestrahlung. Und dadurch ist halt erstmal jetzt alles gut gegangen. Ich bin jetzt halt ein Jahr tumorfrei. Nun sind das ja oftmals aggressive Behandlungsmethoden. Hast du Folgeschäden davon getragen? Die minimieren sich jetzt halt immer mehr. Aber zum Beispiel mein Gaumensegel schließt halt nicht mehr richtig. Mein Gaumensegel. Gaumensegel, okay. Genau, was halt dafür zuständig ist, dass halt nichts in die Nase reinkommt. Und ich kann halt nicht scharf essen. Wird zwar auch immer besser, aber jetzt, wenn ich in der Chilischote beißen würde, würde ich halt direkt weinen zusammenbrechen. Das ist halt, So, und mir geht halt einfach darum, halt Leuten zu zeigen, ne, es geht halt, Krebs ist halt nicht immer tödlich. Ne? Mhm. Das ist eine scheiß Krankheit, Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht so. Stefan, entschuldige, wenn ich dich noch frage, bevor du das weiter sagst, was sehr wichtig ist, was du sagen willst, noch eine Frage zu dieser Gaumenspalte. Wieso ist die Gaumenspalte auf? Nee, die ist nicht auf. Also es ist, wenn du schluckst, geht ja das Gaumensegel automatisch nach oben und verschließt die Nasenlöcher. So, und durch die Bestrahlung. Gaumensegel, genau, ja. Genau, Gaumensegel. Und dadurch die Bestrahlung, durch die starke Beschädigung, ich hatte 7 Wochen Bestrahlung. Also jeden Tag, ich lag 40 Minuten in diesem Automaten drin. Da gibt's halt dann diese Schäden. Das ist halt einfach, es weiß halt nicht, wann es schließen soll und wann nicht. Und es kommt zwar immer durch Training, kam es halt immer besser. Und ne, an meine Logopädin, falls sie zuhört, ein riesen Dankeschön, dass sie das halt so hinbekommen hat. Ja, also das kann man wieder trainieren und du hoffst, dass das dann irgendwann wieder ganz normal ist. Also wie fühlt man sich, wenn man so lange unter so einer Bestrahlung gelegen hat? Ja, also am Ende, man funktioniert einfach nur noch. Ne? Also Also man ist sehr erschöpft, Ahnung, wahrscheinlich. Du bist halt einfach körperlich am Ende. Ne? Mhm. Also es war halt, ich konnte auch nicht mal meine Leute, also ich habe halt, haben gesagt, komm, du musst raus spazieren, du musst dich bewegen, sonst Thrombose und all so ein Quatsch, aber du willst das halt einfach gar nicht. Du kannst es nicht. Du bist halt einfach. Eine Etage laufen war für mich wie ein Marathon laufen. Und es ist halt, Wir sagen nochmal, du bist erst 27 Jahre alt. Ja, ist halt, ich kann mir halt Schöneres vorstellen, aber ich habe es halt geschafft. Ne? Mhm. Also klar, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und in der letzten Zeit hatte ich halt auch viel Angst vor der Zukunft, ne? Wie geht's weiter, aber ich glaube einfach, ich sollte jetzt froh sein, dass ich halt so eine Wahnsinnschance halt bekomme. Ja, natürlich. Du wolltest, da hatte ich dich gerade unterbrochen, du wolltest etwas sagen, auch so quasi einen Aufruf an Menschen machen, die in ähnliche Situationen sind. Ja, halt, ne, also man muss sich halt einfach, also ich merke halt gerade, ich habe mir halt einfach Gedanken gegriffen, ne? Also für meine Familie, ich habe mir halt gesagt, okay, ich kämpfe nicht für meine Freunde, ich gewinne für sie und halt auch genauso für meine Familie und ja, ist halt einfach, ne, greift euch halt einfach irgendwas und glaubt daran, dann geht das halt meistens auch gut aus. Klar, ist halt jetzt kein Erfolgsrezept, aber mir hat es halt wirklich geholfen. Ich hatte halt während meiner Therapie auch zwei nette Herren halt auf dem Zimmer, die mich halt auch, weil in die ersten beiden Wochen waren halt einfach hart. Ne? Du kommst halt in so eine Therapie rein, neben dir sitzt halt dann der 76-Jährige, der einem ein vorheult, ne, dass sein Leben ja jetzt vorbei ist und er nicht weiß, wie es weitergeht und du sitzt halt mit 27 Jahren und denkst dir, ja, Dankeschön, was soll ich denn sagen? Und dann hatte ich halt zwei Leute, die mir einfach sehr geholfen haben, einfach in der Art, wie sie waren und die halt auch so positiv gedacht haben und ich glaube, das ist halt wirklich, man soll sich halt einfach nicht verkriechen, man soll halt einfach versuchen, dass das möglich ist. Ich zum Beispiel habe mich von meinen Freunden halt mit ins Stadion schleppen lassen, ne, auch maskiert und ohne Haare und wie alles, aber das sowas tut halt einfach gut und sowas hilft und da muss man sich halt dann auch einfach. Hattest du während dieser Zeit eine Freundin oder vorher? Ja. Und ich bin mit ihr immer noch zusammen und sie ist halt mein Ein und Alles. Ah, also das heißt, also, das hat eure Beziehung nicht auseinandergebracht. Nee. Und ja. Aber da hattest du auch großes Glück, Stefan. Dieses Glück haben leider nicht alle Menschen. Du hast einen offensichtlich guten Freundeskreis, der auch zu dir gehalten hat. Wie oft höre ich das hier, wenn Leute schwer krank werden, dann ziehen die Freunde sich zurück. Du hast eine Freundin, die zu dir gehalten hat. Ich weiß nicht, wie es mit Familie ist, mit Vater, Mutter. Alle. Ja. Alle. Also ich auch die Eltern meines besten Freundes. Also das ist, mir kommen schon fast die Tränen, wenn ich halt drüber nachdenke, was die halt alles für mich geleistet haben und immer noch leisten. Das ist halt einfach ein Traum und ich gönne oder ich hoffe, dass jeder, der halt so eine schwere Erkrankung durchmacht, einfach auch das Glück hat oder ja, das einfach die Kraft hat. Das ist viel mehr wert als jede Therapie. Also wie ist das jetzt bei dir? Du bist jetzt krebsfrei im Moment. Ja, genau. Ist die Prognose positiv, dass es hoffentlich dann auch so bleibt? Ja, also der Professor, der mich behandelt, hat halt jetzt ja, ich bin jetzt halt ein Jahr tumorfrei und hat halt gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt, liegt jetzt bei in etwa 15%. Also es ist halt schon eine relativ geringe Zahl. Das ist eine geringe Zahl, das stimmt. Da kann man große Hoffnung haben. Wurde halt auch immer von meinem behandelnden Arzt oder von einem Stationsarzt damals gesagt, ich soll nichts auf Prozente geben. Also es gibt Leute, die haben den aggressivsten Tumor, den es halt gibt und denen wird halt gesagt, ja nee, du schaffst es nicht mehr und wir leben halt ewig, sage ich jetzt, also sehr lange. Es gibt halt Leute, bei denen wird gesagt, ach ja, das ist nur eine Kleinigkeit, das kriegen wir so hin und die sind halt dann in zwei Wochen tot. Also wenn man am besten nichts auf Wahrscheinlichkeiten gehen, das sind nur Zahlen, die machen einen nur bekloppt. Ja. Also wir freuen uns, dass es dir gut geht. Wir freuen uns, dass du so gut durch die Zeit gekommen bist. Und ich wünsche dir von Herzen, Stefan, dass es keinen Tumor mehr gibt und dass du dich weiter gut erholen kannst und dann auch wieder ganz normal im Leben stehen wirst. Das wünsche ich dir sehr. Ja, danke schön. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja, tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns. Und hier ist der Andreas und der Andreas ist 35. Guten Morgen, Andreas. Oh, hallo Domian. Hallo Andreas. So, jetzt sind wir beide dran. Um was geht's? Es geht um eine, sag ich mal, in Anführungsstrichen Sexsucht von mir. Von dir? Ja. In Anführungszeichen, erzähl mal, was ist es? Welche Leidenschaft hast du? Ich hab, wie gesagt, also ich mag Gangbangs zum Beispiel. Mhm. Du erklärst mal den Menschen, die vielleicht nicht so bewandert sind in diesem ganzen Bereich, was Gangbang ist? Also Gangbang, wenn man so auf Treffen geht zum Beispiel, und da ist eine Frau und da sind mehrere Männer und dann, sag ich mal, macht ein Mann nach der anderen mit der Frau rum, zum Beispiel. Ja, also schläft auch mit der Frau. Richtig, also genau. Hat Geschlechtsverkehr mit der Frau. Wie viele Männer beschäftigen sich da so im Durchschnitt mit einer Frau bei den Sessions, bei denen du bist? Ja, also bis jetzt drei bis vier. Das geht ja noch. Ja. Ich habe schon schlimmere Sachen nicht erlebt, sondern gehört. Also drei bis vier. Alles auf freiwilliger Basis, ne? Das müssen wir erklären. Die Frauen wollen das. Die wollen dann von vielen Kerlen verwöhnt werden und die finden das auch scharf. Ne? So ist es. Mhm. Ja, genau. Wo finden diese Partys statt? In Hamburg. Nee, ich meinte jetzt gar nicht so in der Stadt, sondern in einem im privaten Bereich oder in einem Club oder wie? Nee, das ist mehr, also Privatbereich ist das nicht, das ist mehr so ein Club. Ein Club, mhm. So, wie oft gehst du zu solchen Veranstaltungen? Also schon, also einmal die Woche gehe ich da ganz gerne mal hin. Und dann auch teilweise nur als Zuschauer und stehe dann rum und guck mir das auch ganz gerne an. Ach so, dann bist du auch nur Voyeurist. Nicht nur, also ich mache beides ganz gerne. Beides. Ja. Also wenn zu viel los ist, manchmal sind ja auch mehr als 3, 4, 5 Leute da, oder Männer, dann guck ich teilweise auch nur ganz gerne zu. Erklär mir doch mal, bist du heterosexuell oder bisexuell? Also eigentlich nur hetero. Eigentlich nur, sagst du. Ja. Mit einer kleinen Tick Bi-Komponente? Nein, ja, also ich guck mir das ganz gerne an. Ich will darauf hinaus, mir ist es ja wurscht, wie du gepolt bist, aber ich will darauf hinaus, was ist da so toll dran, wenn da vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 Männer mit einer Frau zugange sind? Erklär mal. Also das Zuschauen finde ich schon sehr schön, also auch wie gesagt auch nur als Zuschauer mag ich das ganz gerne. Und wenn man dann zwischendurch auch aktiv dabei sein kann, das macht mir... Da gibt mir einen Kick, sag ich mal. Mhm. So. Ja, daher auch meine Frage, so eine leichte Bi-Komponente muss man schon haben, weil das macht einen dann wahrscheinlich zusätzlich an, wenn man so viele erregte Männer erlebt um einen herum. Ja, genau, richtig, ja. Okay. Das ist auch so. Wie viele Stunden bist du dann bei der Session dabei? Also 3, 4 Stunden. Mhm. So, jetzt haben wir Gangbang gehört. Wie lange geht das jetzt schon mit dem Gangbang? Wie lange machst du das schon? Ja, das ist sehr kurz, seit einem halben Jahr ungefähr, sag ich mal, wo ich davon mal gelesen habe und habe gesagt, ja. Und auf Neugier mal rumgeguckt. Mhm. Beim ersten Mal auch nur wirklich so, beim ersten Mal bin ich schon nach 20 Minuten gegangen, habe es mir angeguckt. Ich gehe mir davon aus, dass du solo bist und keine Partnerin hast. Richtig, ja. So, jetzt sagst du Sexsucht, da muss ja dann vorher noch mehr, auch schon andere Sachen passiert sein, was du vorher gemacht hast, bevor du die Gangbang-Partys entdeckt hast. Ja. Und was ist das? Ja, das war eigentlich nur so, sag ich mal, in Anführungsstrichen normaler Sex, Girlfriend-Sex. Ja. Wie viele Frauen hattest du da so im Durchschnitt im Monat? Also kommt drauf an, also als echte Freundin oder Beziehung? Weiß nicht, wenn du da von Sexsucht redest, dann laufen mir gleich Bilder im Kopf, ob das du ständig irgendwie unterwegs bist und One-Night-Stands klar machst oder aus dem Internet Frauen klar machst. War das so? Ja, meistens nur sowas, ja. Oder eigentlich immer nur sowas. Immer nur sowas. Ja. Hat sich deine Sexualität im Laufe der Jahre verändert? Ja. Inwiefern? Ja, wie gesagt, also erst normalerweise nur Girlfriend-Sex oder sowas und dann das hat sich irgendwie so gesteigert, denn wie gesagt Gangbangs und auch Dominas habe ich jetzt letzte Woche. Ach so, das machst du auch. Das fand ich auch ganz interessant. Also wo ich da eigentlich nur gefesselt bin und. Du bist dann in der devoten Rolle. Ja, genau, richtig, ja. Mhm. Das ist fast das Neueste, was ich vorher nicht von mir dachte, was ich jetzt für mich entdeckt habe. Mhm. Und was ich auch ganz interessant finde. Ja. Wie lange liegt denn deine letzte feste Beziehung zurück? Das ist schon sehr, sehr lang. Wie lange? 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Da warst du 15. Ja. Das heißt, du hast eigentlich in deinem ganzen Leben, jetzt richtig, abgesehen von irgendwelchen Jugendspielereien, keine Beziehung gehabt. Richtig. Hat das mit der Sexualität zu tun? Ich weiß es nicht. Ich bin da fast so, sag ich mal, beziehungsunfähig. Durch die Sexualität? Ich denke mal, ich denke mal ja. War das so in dem, also so 20, 25 warst auch schon so stark, dass du nur Sex im Kopf hattest? Nee, da war das komplett fast, sag ich mal, weg. Mhm. Also das, ich denke, das jahrelang, wie gesagt, nichts, kein Interesse, noch niemand Interesse daran gehabt, komischerweise, da kam ich mir schon so vor als. Das ist auch komisch, das ist komisch, da eine ganze Weile gar nichts und dann geht das so ab und aber auch keine Beziehung. Das heißt, du warst doch nie mal verliebt? Verliebt ja, aber das ist auch schon wieder, das war immer auch mal, das war sozusagen in meiner Jugend. Mhm. Aber die letzten, sagen wir mal, die letzten 15 Jahre auf keinen Fall? Nee, gar nichts. Wie oft am Tag denkst du an Sex? Also, oft. Oft? Also fast, also mehrfach in der Stunde? Ja. Mhm. An jeder roten Ampel, sag ich mal, zum Beispiel. Da kommt mir jetzt hast du Zeit, darüber wieder nachzudenken. Ja. Also kann man sagen, dass die Gedanken kreisen schon ständig darum, wann kriege ich wieder Sex, wo kriege ich Sex, was ist geil, was könnte ich machen? Richtig. Mhm. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin in Service. Im Service, mhm, ja. Kundendienstler sozusagen. Ja. Sonst irgendwelche Laster noch? Naja, gut, rauchen. Ja. Trinken? Ja, auch. Viel? Ja. Ja. Ah ja. Jeden Tag? Ja. Jeden Abend, wenn du von der Arbeit kommst? Ja. Bist du jeden Abend so ein bisschen Knülle? Ja. Ja. Jetzt haben wir das so rausgekriegt. Ja. Ja, ist auch nicht so witzig, das Ganze. Ich weiß, aber es ist schwer, aber damit, denke ich mal, damit beruhige ich mich, sag ich mal. Wegen was oder für was beruhigst du dich? Damit ich nicht sofort wieder, sag ich mal, die nächste, wo ich denke, ach, da fährst du mal hin, ach, die ist toll, so. Pass mal so intensiv. Ach so, das heißt du. Da kannst du mal wieder Sex haben, zum Beispiel. Ich verstehe. Für Geld. Das heißt, also du beruhigst quasi deine Sexsehnsucht mit Alkohol. Richtig, damit genau. Du eine Weile mal ein bisschen Ruhe hast. Richtig, genau. Damit ich meine innere Ruhe habe. Verstehe. Und sage, ach, Alkohol, sag ich mal, gut, klingt auch blöd, ist günstiger, als wenn ich jetzt wieder losgehe. Das heißt, du zahlst auch oft für Sex. Richtig. Ja, du musst bei diesen Partys ja auch zahlen, ne? Dann kostet das sicherlich auch Eintritt. Ja, aber das, sag ich mal, da ist es ja noch... Da geht's noch. Das ist ja noch, sag ich mal, günstig. Da kann man sich ja wirklich so, sag mal... Was hast du bei... Stunden, ja? Drei, vier Stunden Zeit lassen und man kann noch ein, zwei Mal sich damit beschäftigen. Verstehe. Was hast du bei der letzten Domina hinblättern müssen? 200 Euro. Boah, das ist natürlich fett. Das kann man sich auch nicht ständig leisten. Nee. Ja. Also Andreas, das ist schon ein krasses Leben, was du mir da so schilderst. Eigentlich bist du auch ein sehr einsamer Mensch, oder? Ja. Hast du Freunde? Wenig. Familie, ne? Ja. Und wie ist der Kontakt zur Familie? Vater und Schwester sehr gut. Mhm. Aber was soll man denen erzählen? Oder vor denen ist man ja nun der... Naja klar, du kannst denen das nicht erzählen, das ist mir schon klar. Aber da gibt es zumindest eine menschliche Bindung und eine Nähe. Das gibt's schon. Ja. Andreas, ich finde das alles schon bedenklich. Du bist jetzt so lange ohne Liebe. Du, in deinem Kopf kreist nur der Sex. Du betäubst sogar die Sexgelüste mit Alkohol, was natürlich ein Teufelskreis werden kann. Sehr schnell kommt eine Sucht zu der anderen Sucht, nämlich zur Sexsucht auch noch die Alkoholsucht. Und die Spirale wird immer intensiver für dich. Und ich habe Sorge, dass du da irgendwie irgendwann nicht mehr rauskommst. Ja, das. Du rufst ja heute Abend hier an. Was ist der Grund, weswegen du angerufen hast? Ist der Grund, dass du dich auch in diesem Leben, so wie du es mir gerade geschildert hast, unwohl fühlst? Ja, weil ich glaube, ich merke, dass es, ich sag mal, das kann ja kein gutes Ende nehmen. Mhm. Genau so meinte ich es gerade. Mhm. Das dreht... Das finde ich auch. Man will das eine und das andere nicht. Mhm. Man will vielleicht beides nicht, das eine ja, das andere nein. Und dann, wie gesagt, dann der Kreis wieder. Und dafür habe ich langsam Angst. Ich verstehe, völlig, völlig. Weil ich nicht weiß, wie ich da rauskommen soll. Genau. Was soll ich jetzt? Was ist deine, abgesehen von der Sexualität, was ist deine Sehnsucht? Was ist tief in deinem Herzen für eine Sehnsucht? Sag ich mal so, in Anführungsstrichen, so, dass ich, weiß nicht, zurück vor 10 Jahren zum Beispiel, wo ich nicht so viel an, ich weiß nicht, warum ich so viel, und das hat stark zugenommen, warum ich so viel an Sex denken muss und an. Gibt es denn auch die Sehnsucht, dass du dir mal so ausmalst, es wäre schon toll, wenn ich eine feste Beziehung hätte oder vielleicht sogar eine Familie hätte, gründen könnte? Gibt es solche Sehnsüchte auch? Nee, das eben nicht. Das nicht. Weil gut, das hat jetzt mit Angst zu tun, aber Kinder und so kann ich nichts mit anfangen, sag ich mal. Okay, ne, muss ja nicht sein. Darauf will ich auch nicht hinaus. Ist jetzt nur so eine Frage. Du willst erstmal aus diesem Teufelskreis raus. Ja, das ist. Das verstehe ich. Und das finde ich, musst du auch machen. Und ich finde und glaube, dass das nur mit professioneller Hilfe in deinem Fall geht. Das heißt, du solltest zu einer Beratungsstelle gehen, eventuell zu einem Therapeuten, dem du dich anvertraust. Du hast dich jetzt mir ja auch anvertraut und hast das so erzählt. Mhm. Es gibt viele Leute, die so in der Psychologie genau in diesem Bereich arbeiten, der dir gerade so zu schaffen macht, die dir sicher da gute Dienste leisten könnten und die dir auch helfen könnten. Wärst du denn dazu bereit, so einen Schritt zu unternehmen? Ich glaube nicht, weil ich... Ja, aber alleine schaffst du es ja nicht. Ich glaube, du bist da schon so reingesogen in diese Situation. Ich mache mal einen Vorschlag. Meine Psychologin, die Alexandra, wird dir mal einfach erklären, was man da so machen kann. Einfach nur eine Erklärung. Eine Information ist das. Vielleicht hast du auch ganz falsche Vorstellungen und das schreckt dich ein bisschen ab und du denkst, wer weiß, was da alles passiert bei dem Psychologen. Ist alles halb so wild. Bist du damit einverstanden, dass sie dir einfach mal ein bisschen erklärt, was du tun könntest? Und dann steht es hier natürlich sowieso frei, zu entscheiden, ob du es tust. Also, ich bin fast für jede Hilfe, lehne ich nicht ab. Na, aber, das ist doch schon mal, du lehnst jede Hilfe nicht ab. Ja. Also, dann könnte... Aber ich habe trotzdem vor jeder Hilfe Angst. Okay, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, mit meiner Psychologin nochmal zu reden und die sagt dir ganz einfach, was du machen könntest. Das könnte man doch schon mal machen, oder? Mensch, du hast hier so toll gesprochen mit mir, dann kannst du mit ihr auch gleich noch ein bisschen reden. Und das wäre gut, wenn wir das Gespräch dann da nochmal weiter machen könnten. Da, ja, genau. So könnte das laufen. Wollen wir es mal versuchen? Ich sag mal ja, weil ich will ja irgendwann mal, sag ich mal, was heißt, wie geholfen werden? Also ich will da irgendwann raus aus dem Gespräch. Noch gut, aber ich weiß noch nicht wie. Eins nach dem anderen. Jetzt haben wir geredet. Der nächste Schritt ist, dass du mit meiner Psychologin redest. Und dann kommen weitere Schritte und die kann sie dir gleich erklären. So machen wir's, okay? Ja. Mein Lieber, dann bitte ich dich aufzulegen und die Alexandra wird dich gleich anrufen. Und dann alles weitere im Hintergrund. Und ich wünsche dir wirklich viel Glück, dass du es schaffen wirst. Ja. Auf Wiederhören und alles Gute. Ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Oh, da war aber jemand ganz vorsichtig. Das habe ich aber so auch noch nicht erlebt, dass er nicht zur Psychologin so wollte. Aber es wird schon gut gehen. Ich bin guter Dinge. Hier ist Emma. Emma ist 46. Guten Morgen, Emma. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Emma. Ja, so. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, das gebe ich sehr gerne zurück, liebe Emma. So, also, über was reden wir? Ja, genau. Die Dame, die gestern in deiner Sendung war, die von dem Mobbing auf der Arbeitsstelle gesprochen hat. Und ja, da war eine Frau, ich sage es mal eben für die gestern nicht dabei waren, eine Frau erzählte, dass sie so über Jahre, ich weiß nicht, viele, viele Jahre, Mobbing-Opfer in ihrer Arbeitsstelle ist und sich deshalb plant zu töten nach Weihnachten. Und das klang alles sehr dramatisch und sehr ernst. Und wir haben intensiv geredet, weil sie eigentlich eine gute Beziehung hat und Kinder hat und so, aber sie war so fertig und hat gesagt, sie will ihrem Leben ein Ende setzen, weil sie nicht weiterkommt. So war die Geschichte gestern. Ja. Und darauf nimmst du Bezug? Ja, und das hat mich, also das hat mich wahnsinnig betroffen gemacht. Ich habe auch am Anfang erstmal nur so gedacht, ach ja, da sind ja schon Parallelen. Mhm. Aber je mehr sie erzählte, sie hat ja sehr gefasst berichtet, ja, was ihr so widerfahren ist, umso mehr Parallelen habe ich gesehen. Ah, und so etwa nach fünf, ja, natürlich. Und so etwa nach 5 Minuten habe ich gedacht, mein Gott, ich habe genau das Gleiche erlebt. Mhm. Ich war auch so weit wie sie. Mhm. Ich habe wirklich zu 100% die gleiche Geschichte. Das heißt, du warst auch über viele Jahre Mobbingopfer in deiner Firma. Ja. Was hat die Firma, die Chefs mit dir gemacht, oder die Kollegen? Also ich habe den Fehler gemacht, mich ein, zweimal kritisch zu äußern, über die Art Tätigkeit, die ich da verrichten sollte. Damit war ich nicht zufrieden. Mhm. Und ja, das hat man mir wohl verübelt. Und was war die Gegenreaktion dann? Ja, gar keine Beschäftigung mehr. Genau wie die Dame von gestern. Ich wurde dann quasi so ruhig gestellt. Ne? Also man hat dich gar nicht mehr beschäftigt? Du hast den ganzen Tag rumgesessen? Genau, genau. Ach, da muss das aber eine Firma gewesen sein, die sich das leisten kann. Ja, scheinbar. Scheinbar. Aber von mir wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ja. Aber interessant ist ja, wenn du sagst, dass du ähnlich am Boden warst wie die Frau, die ja Anruferin gestern. Wie hast du es denn geschafft, dann da rauszukommen aus deswegen dieser... Deswegen rufe ich an. Ja. Ich würde mir wünschen, ihr stellt den Kontakt her. Also ihr bietet der Dame an, dass ich mit ihr rede, weil absolut, ich glaube, dass ich ihr helfen kann. Sehr gerne. Ich bin eigentlich davon überzeugt. Ich bin keine Psychiaterin oder sowas, aber ich bin betroffen. Und ich habe es geschafft und ich bin da ganz, ganz stolz drauf. Also das verspreche ich dir, dass wir das arrangieren werden. Aber jetzt ist es natürlich für mich interessant und vielleicht auch für andere potenziell betroffene Menschen, wenn du vielleicht doch ein bisschen erzählen magst, wie du das geschafft hast, daraus zu kommen. Ja, das kann ich dir sagen. Ich war in der gleichen Situation wie sie, dass ich mir auch gesagt habe, so, das ist kein Leben mehr. Vielleicht eine Zwischenfrage noch. Wie lange hast du dieses Leiden ertragen müssen? Auch so 4, 5 Jahre. Ja, das ist schon wahnsinnig lange. Ja, ich habe auch alles versucht, genau wie sie auch. Mhm. Und dann warst du auch an dem Punkt und sagst, ich nehme mir das Leben. Ich kann das nicht mehr, das geht nicht mehr. Das tut einfach nur noch weh. Ich habe jeden Tag als Strafe empfunden, den ich leben musste. Das war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Aber ich habe aus familiären Gründen habe ich gesagt, ich kann das meinen Angehörigen nicht antun. Sich dir das Leben und das zu nehmen. Würde ich auch nicht tun. Mhm. Das ist unfair. Aber jetzt die Frage, wie bist du aus dieser Arbeitssituation rausgekommen? Genau, also ich habe auch ähnliche Ohnmacht erlebt wie sie. Ich kann da auch jetzt nicht aufs Detail gehen, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ich habe glücklicherweise in dieser Phase eine frühere Freundin wieder getroffen, die tatsächlich kurz vor dem Tod stand. Die hat Krebs gehabt. Die war erst 44 und musste 2 Kinder zurücklassen. Sie hat mich gebeten, sie beim Sterben zu begleiten. Das habe ich gemacht, weil ich war ja sowieso todessehnsüchtig. Da habe ich gedacht, okay. Und ja, wir haben dann so die letzte Woche miteinander verbracht, viel geredet. Und obwohl sie wirklich dem Tod ganz, ganz nah war und schreckliche Schmerzen hatte und auch diese traurige Situation, ihre beiden kleinen Kinder zurücklassen zu müssen, denn sie war auch alleinerziehend, ob dieser traurigen Situation hatte sie Verständnis für mein Leid. Sie hat das gesehen, sie hat das gespürt. Ja. Und sie hat gesagt, wollen wir nicht tauschen? Was würde ich geben, in deine Haut jetzt zu stecken? Ich weiß, wie sehr du leidest und wie sehr du dir ein Ende von diesem Leiden wünschst, aber... Was würde ich drum geben, noch mal 10 Jahre weiterleben zu dürfen, damit ich meine Kinder aufwachsen sehen kann? Das hat die Frau zu dir gesagt. Das hat sie gesagt. Was gäbe ich darum, in deine Haut zu stecken? Ja, was gäbe ich drum, in deiner Haut zu stecken, egal wie schlimm du leidest, aber ich könnte meine Kinder aufwachsen sehen. Und ich würde die nicht so schutzlos zurücklassen, die waren noch ganz klein, also 10, 11, sowas. Und das hat dich sehr berührt, dieser Ausspruch. Ja, ich habe mir trotzdem weiterhin den Tod gewünscht, als Ende dieser ganzen schrecklichen, also ich kann das nicht beschreiben, wie schlimm das ist. Das ist ein Ganzkörperschmerz, ist rund um die Uhr, sogar nachts. Wie ich es aber geschafft habe, das hat dann in mir so ein bisschen gearbeitet und meine Freundin ist dann gegangen, sie ist dann verstorben. Und ich habe gedacht, ja toll, die hat es geschafft und ich muss hier noch weitermachen. Und dann irgendwann habe ich überlegt, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich, was soll das hier? Ich meine, dann tue ich ja genau das, was man von mir erwartet. Mhm. Ich verpisse mich aus diesem Leben, ich verpisse mich aus der Arbeitsstelle, ich verpisse mich mit allem, ne? Ich verschwinde. Warum soll ich verschwinden? Ich habe doch gar nichts Schlimmes getan. Mhm. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen Wut zu entwickeln. Ja. Wenn man dir ständig auf den Fuß tritt, immer und immer wieder, dann irgendwann wird doch der geduldigste Mensch dann mal sauer. Und das sollte die Dame werden. Mhm. Die sollte so langsam ein bisschen Wut entwickeln. Also die Wut hat dich dann herausgeholt? Ja. Was hast du denn gemacht? Hast du gekündigt oder was hast du gemacht? Nein, das kann ich leider nicht. Weil aufgrund meines Alters, ich bin auf dem freien Arbeitsmarkt überhaupt nicht mehr vermittelbar. Bist du denn versetzt worden in eine Abteilung? Nee, eben nicht. Die Leute, die mich gemobbt haben, die sitzen an derartig einer so besonderen Position, dass sie darauf Einfluss nehmen konnten. Okay, aber es ist dir jetzt besser. Es geht dir jetzt besser. Warum geht es dir besser? Weil ich mich entschieden habe, nicht mehr Kopf einzuziehen und die Schmerzen auszuhalten, mir irgendwie den Tod zu wünschen. Ich habe mich entschieden, wütend auf die Leute zu werden, die mir das antun. Okay, also die Mobbing-Situation. Und gegen die vorzugehen und ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Die haben mich auch zum Psychiater geschickt, haben mich auf meinen Geisteszustand untersuchen lassen und hatten dann irgendwann nach wer weiß wie vielen Gutachten, haben sie dann eine Gutachterin gefunden, die ihnen genau das bescheinigt, was sie gesucht haben. Okay, also jetzt wird's kompliziert. Das heißt aber, ich höre daraus, dass du dich für das Kämpfen entschieden hast. Ja. Dass es dir deshalb auch besser geht heute. Ja, total. Ich bin total oben auf und bin gestärkt aus der ganzen Geschichte hervorgegangen. So. Und das ist ein gutes Wort. Wir versprechen, dass wir den Kontakt herstellen zu der Anruferin von gestern. Und die Details kannst du ihr wahrscheinlich am allerbesten erklären und ihr sicher dann auch sehr gut weiterhelfen. Das geht in den privaten Rahmen besser, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde sehr, sehr schön, Emma, dass du angerufen hast. Generell als Rückmeldung und auch vielleicht für viele andere Menschen, die in ähnlichen Situationen sind. Vielen Dank. Gern. Du legst zunächst auf und wir arrangieren das erstmal im Hintergrund, okay? Alles klar, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. 1.32 Uhr haben wir und hier ist Lina, Lina 34. Guten Morgen, Lina. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Lina. Um was geht's bei dir? Ich freue mich erstmal, dass ich mit dir sprechen darf. Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich mit dir sprechen darf. Das ist ja eine große Ehre, wirklich, also ich bin ganz aufgeregt. Ach was. Okay, das Thema ist allerdings nicht so erfreulich. Also ich rufe zu dem Thema Rache an, von gestern. Ja. Und ja, es geht um extreme Rachegefühle gegenüber der neuen Lebensgefährt oder was heißt neu der Lebensgefährtin meines Vaters. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen. Wann? Das war 2009. Mhm. Also es ist jetzt fast genau auf den Tag 5 Jahre her. Und seit wann hat er die neue Lebensgefährtin? Die neue Lebensgefährtin hat er seit 2005. Ach so, schon so lange. Ja, ja. Mhm. Also er hat sie 2005 kennengelernt. 2006 hat er meiner Mutter und mir dann gesagt, dass er eine neue Frau kennengelernt hat. Also ist praktisch ein halbes Jahr, hat er uns auch was vorgespielt und vorgelogen und wir haben noch Weihnachten schön gefeiert und alles. Mhm. Ja, und ja, also... So, warum bist du jetzt so wütend, so zornig auf diese neue Lebensgefährtin? Genau, erstmal kann man das nicht verstehen, das ist mir klar. Nee, ich frage erstmal nur ganz offen. Ja? Es kann ja sein, dass die Frau sich dir gegenüber schlecht benimmt oder irgendwas Übles getan hat. Was ist los? Ja, also Folgendes ist los. Diese Frau ist dort, wo ich gelebt habe, ich bin zum Glück weit weggezogen durch meine eigene Heirat damals. Mhm. Aber diese Frau ist bei uns da sehr bekannt, also sehr negativ bekannt. Mhm. Wäre es jetzt, das ist auch der springende Punkt, wäre es eine, sagen wir mal, eine normale, nette Frau, die meinem Vater und auch meiner Familie nicht schaden würde, wäre das alles kein Problem. Mhm. Ja? Jetzt musst du sagen, warum diese Frau nicht nett ist. Was ist schlimmer an der Frau? Okay. Okay, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sag mal so, die Frau ist der Teufel in Person. Also das hört sich jetzt erstmal hart an, es ist aber auch so. Woran machst du das fest? Das mache ich fest daran. Also erstens mal hat sie schon, also wovon ich weiß, sie hat eine Ehe schon kaputt gemacht, eine andere Beziehung auch. Sie ist bekannt dafür, dass sie, wenn sie betrunken ist, also ich muss dazu sagen, sie hat eine eigene Kneipe. Mhm. Ja, die baggert in ihrer Kneipe einfach jeden Mann an, der da reinkommt. Und hat auch schon besoffen da Striptease auf dem Tisch getanzt und alles so eine Dinger. Und das kriegt dein Vater nicht mit? Das kriegt er nicht mit und davon will er auch nichts hören. Und das ist eigentlich auch das Problem. Mein Vater hat sich durch diese Frau extrem negativ verändert, sodass ich inzwischen, also ich schwanke immer wieder, deswegen rufe ich auch an, ich schwanke immer wieder, soll ich den Kontakt abbrechen? Dann versuche ich es mal ein paar Wochen, dann schaffe ich es wieder nicht, dann heule ich wieder eine Runde. Mhm. Und das geht seit Jahren, Dina, wirklich so. Machen wir es nochmal, damit ich das noch besser verstehe. Ja, okay. Du sagst, die Frau ist ein Teufel. Die baggert jeden Typ in der Kneipe an und hat meinen Vater verändert. Sag doch vielleicht noch ein oder zwei Beispiele, wo du ihren schlechten Charakter dran festmachst. Okay, also woran ich ihren schlechten Charakter festmache. Also sie ist, gut, ja, sie ist Alkoholikerin, ich sag's mal so, ja. Ob sie jetzt inzwischen trocken ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber durch diesen Alkohol hat sie eben sehr viele schlimme Sachen gemacht. Gut, Alkoholikerin ist noch kein Ausdruck eines schlechten Charakters. Richtig, nein, um Gottes Willen, ja, klar. Hat sie dich denn schon mal schlecht behandelt? Schlecht behandelt nicht, aber ich sag mal so, ich habe ihr am Anfang wirklich eine Chance gegeben und habe ein Telefonat mit ihr geführt, weil ich auch meinem Vater zeigen wollte, okay, hast eine neue Frau kennengelernt, ich habe den ersten Schock überwunden, sprichst mal mit ihr ein paar Worte. Und sie war vom ersten Moment an dermaßen, ach, wie soll ich sagen, arrogant und erhabend und sich ihrer Sache so sicher. Sie sagte wirklich wortwörtlich, dein Vater ist so dumm, mit dem kann ich ja alles machen. Den werde ich erstmal zum Mann erziehen. Mhm. Wenn man so eine Sachen einer Tochter sagt, also ich bin bald aus allen Wolken gefallen. Und da kannte sie ihn aber gerade erst ein halbes Jahr. Aber du hast dich bislang in all den Jahren nur einmal mit der unterhalten? Das ist richtig, weil mehr ist auch eigentlich gar nicht nötig, weil wirklich... Es gab nie Besuche bei dem Vater und dann... Um Gottes Willen, die hat auch strikt, also ich sag mal, in dem Bundesland, wo ich wohne, hier hat die strikt Einreiseverbot. Ja, und du bist in all den vielen Jahren auch nicht dorthin gefahren und hast deinen Vater besucht und sie somit dann auch. Ja, pass auf, Domian, es ist so, dass ich jetzt seit 10 Jahren nicht mehr nach Hause gefahren bin, wo ja, also ich habe noch zwei ältere Omas, die sich sehr freuen würden, wenn ich sie dort mal wieder besuchen komme. Mhm. Ich wohne 800 Kilometer weiter weg von meinem Geburtsort. Ich traue mich nicht nach Hause. Also weil, wie soll ich sagen? Ich habe Angst, wenn ich dieser Frau über den Weg laufe. Warum hast du Angst? Weiß ich nicht, was ich machen würde. So, jetzt sind wir bei der Rache. Was für Gedankenspiele hast du im Kopf, was du aus Rache machen würdest wollen vielleicht? So, das geht hin. Also mit meiner Mutter zusammen geht das so weit, dass bis hin zu Mordgedanken. Es sind Gedanken, ja. Sind Gedanken, also ich betone es nochmal, um Gottes Willen. Aber es geht wirklich so weit, dass Mordgedanken vorhanden sind, einfach damit meine Mutter und ich, damit wir wieder ein ruhiges, normales Leben führen können. Aber deine Mutter könnte sich doch ganz entspannt zurücklehnen. Sie ist geschieden und sie könnte ja auf dem Standpunkt stehen, das interessiert mich alles nicht mehr. Könnte sie, aber das Problem ist, in den 2,5 Jahren, wo meine Eltern noch nicht geschieden waren, aber diese Beziehung zu der Frau schon bestand, da sind Sachen vorgefallen, das kann man jetzt auch nicht in 5 Minuten erzählen. Ah, ich verstehe. Sag mal nur ganz kurz, nur mal so als Beispiel, in 2,5 Jahren ist mein Vater ungefähr 30 Mal, meine Mutter hat Tagebuch geführt, so ungefähr 30 Mal zurück zu meiner Mutter. Das Kuriose an der Sache ist, er liebt auch heute noch meine Mutter. Mhm. Und er redet auch nicht gut über seine, also über diese Frau. Aber dann ist doch letztendlich der Hauptschuldige in dieser Misere dein Vater. Wobei ich muss sagen, ich nehme ihn so ein klein bisschen in Schutz, weil mein Vater tatsächlich sehr naiv ist. Ja, also ich würde bald schon sagen, er ist dieser Frau sexuell hörig. Mhm. Telefonierst du denn mit deinem Vater ab und zu mal? Das Unangenehme ist auch, dass er mich sehr oft im Jahr besuchen kommt. Ach, er kommt dich besuchen? Er kommt zu mir, er kommt mich besuchen, aber selbst mein Mann sagt schon, der kommt doch nur, um Urlaub zu machen hier. Also gar nicht mal jetzt, dass er bemüht ist um ein besseres Vater-Tochter-Verhältnis, so wie ich immer schon drum gekämpft habe, mein Leben lang. Redet ihr denn dann über diese Frau, wenn er kommt? Ich habe es, weiß Gott, wie oft versucht, ihm darüber zu reden. Wir haben versucht, ihm Beweise zu liefern. Wir haben sogar einen Detektiv engagiert. Mhm. Es sind Sachen ans Licht gekommen über diese Frau. Das kann man gar keinem erzählen. Aber weißt du, Lina, dann nochmal. Ja. Gut, der Vater ist naiv, aber er ist ein erwachsener Mensch und er müsste letztendlich die Konsequenzen ziehen. Und ich glaube, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als das so hinzunehmen, wie es ist. Hinzunehmen, dass dein Vater nicht die Zügel in der Hand hat und demzufolge da ein Mensch in eure Familie reingeplatzt ist, die da gar nicht reinpasst und die euch das Leben schwer gemacht hat oder schwer macht. Ja, macht sie immer noch. Ja. Das nimmt kein Ende. Ja, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit deiner Haltung zu tun. Wenn du versuchen würdest, was leichter gesagt ist als getan, das weiß ich, in gewisser Weise eine Gelassenheit diesbezüglich zu bekommen. Nämlich, dass du sagst, ich kann eh nichts ändern. Es ist, wie es ist. Ich bin 800 Kilometer weg. Ja, aber ich sehe, wie meine Mutter leidet. Und das zieht mich jedes Mal wieder runter. Aber das mit die Mutter wiederum müsste jetzt nach diesen Jahren auch einen Dreh kriegen, dass sie sich von dieser Vergangenheit verabschiedet. Und wenn sie das nicht alleine schafft, muss sie sich dafür eine therapeutische Hilfe suchen. Denn ihr könnt ja nicht euer ganzes Restleben euch mit Ärgern und Zorn beschäftigen. Ja, das ist schon richtig. Da haben wir ja gestern auch viel darüber gesprochen, dass Rache und Zorn einen ja selbst am meisten zerstört. Ja, richtig. Richtig. Aber es ist so ein bisschen, man kommt da so schwer raus. Ja, ihr seid ja auch tief drin. Weil man wird ja immer wieder, guck mal, ich habe ja auch noch Kontakte zu meiner Geburtsstadt und ich habe viele Freunde da und weißt du, ich schäme mich so für meinen Vater. Mhm. Ich schäme mich einfach, weil ich kenne ihn als ganz treuen und fürsorglichen Familienmensch und er hat sich durch diese Frau so verändert. Er ist selber zum Alkoholiker geworden durch diese Frau. Aber neben der Scham, ist denn da nicht auch Zorn auf den Vater, dass er so ein Weichei, entschuldige, wenn ich das mal so sage, ist und lässt das alles mit sich machen? Ja, natürlich. Also ich weiß gar nicht, klar, in erster Linie sind diese Rachegefühle auf die Frau ab, weil die hat ganz gezielt, die ist auch bekannt dafür, die hat ganz gezielt, hat die gesehen, mit dem kann ich's machen, den hole ich da jetzt aus der Ehe raus und ne, so. Mhm. Also die ist auch sehr intrigant. Mhm. Ja, also das ist für mich wirklich eine Hexe. Also ich finde, du musst, da sind wir dir jetzt gerne noch behilflich im Hintergrund, du musst, du und deine Mutter, ihr müsst irgendwie, ich sage jetzt mal, dass du ganz neutral oder Strategien entwickeln, dass ihr das nicht mehr so nah an euch heranlasst. Ganz loslassen kannst du es nicht, wie du es gerade ja schon begründet hast. Ja, es kommt immer wieder hoch und dann sitzt man da und dann heult man man findet keine Ruhe für sich selber. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Und es ist halt auch immer, wenn mein Vater hier zu Besuch ist, dann klingelt das Handy, dann ist diese Frau dran. Mhm. Wenn man schon die Stimme von der hört, dann nee, geht gar nicht. Ja. Und das Schlimme ist, ich habe auch Angst um meinen Papa, weil er hat auch schon einen Suizidversuch hinter sich, auch wegen dieser Frau. Mhm. Ja. Weil er kommt mit seinem Leben überhaupt nicht klar. Ne? Und also, ich mache mir da auch Sorgen. Das ist ein Riesending, riesenkomplexes Thema. Ja, ja. Was man nicht jetzt mit drei klugen Ratschlägen lösen kann, wirklich nicht. Deswegen möchte ich gerne, dass wir dich nochmal anrufen dürfen. Ja, gerne. Für ein Hintergrundgespräch. Mhm. So machen wir es, ja? Domian, ich muss dich unbedingt grüßen von meiner Mama und von meiner Freundin Lilo. Sehr gerne. Grüße und, zurück. Darf ich bitte ein Autogramm von dir haben? Natürlich. Du sagst dann deine Anschrift gleich meiner Psychologin. Okay? Ich danke dir. Mach weiter so. Ist eine ganz, ganz tolle Sendung. Und schönen Gruß an die Mama zurück und an deine Freundin. Dankeschön. Sehr gerne. Du legst auf. Wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüss. Die Lina war das. Und hier ist der Thomas. Ja, grüß dich, Domian. Ja, hallo. 28 bist du. Ja. Thomas, um was geht's denn bei dir? Ach, ich habe folgendes Problem. Ich habe gerade eine Drogentherapie gemacht. Eine Drogenparty? Therapie. Ach ja, Entschuldige. Ich habe Party verstanden. Eine Drogentherapie. Weswegen, was war das für eine Drogentherapie? Ja, das war hauptsächlich wegen Heroin und Methadon-Programm und ich bin Polytox und habe eigentlich alles genommen. Okay, die harte Nummer. Ja, und dann bin ich erst wieder zu meinen Eltern gezogen und dann habe ich mich wieder mit alten Kollegen getroffen und ja, dann bin ich mit dem Auto nach Holland gefahren und wollte für einen Kumpel 5 Gramm Kokain holen. Und ich hatte keinen Führerschein, bin betrunken gefahren und angehalten worden und erwischt worden. Und jetzt zurzeit wohne ich bei einem Kumpel, der mich ausnutzt und der mir jeden Tag Morphiumpflaster besorgt und mich richtig draufgebracht hat. Ach du lieber Gott. Ich nehme am Tag so 15 Mal spritze ich mir 50 Milligramm Morphium. Ach du lieber Gott, wie lange liegt die Drogentherapie zurück jetzt? 3 Monate. Und in der Zwischenzeit ist das passiert, was du gerade erzählt hast? Ja, und jetzt habe ich kein Geld mehr. Und der Typ da, wo ich übernachten muss, der hat gesagt, er hat früher selber angeschafft. Ne? Und wenn ich weiterhin Pflaster haben müsste, dann sollte ich morgen mit einer 70-jährigen Frau schlafen. Und dann würde er mir 10 Pflaster geben. Aber ich will mich nicht prostituieren. Ich weiß keinen Ausweg und ich habe schon in der Giftung angerufen, aber die haben erst in 7 Wochen ein Bett frei. Mhm. Wieso hat denn dieser Mensch, wo du jetzt gerade wohnst, dich jetzt die letzte Zeit so mit Drogen vollgepumpt? Warum? Weil er einfach nur geldgeil ist. Und du konntest ihm da noch Geld geben? Ja, klar. Ich muss das immer bezahlen. Mhm. Von was hattest du denn dein Geld jetzt die letzten Monate? Also ich habe vom Amt Geld gekriegt für eine Wohnung und dann für die Erstausstattung hat er mir alles Quittung geschrieben. Da habe ich schon mal ungefähr 900 Euro her und ja, und diese 400 Euro, die man vom Hartz IV als kriegt, ne, die 390. Und was ist jetzt mit deiner Wohnung? Ja, die habe ich gar nicht. Das war einfach eine Scheinwohnung, weil ich das Geld brauchte. Er hat mir so einen Untermietervertrag geschrieben. Ach du je. So, ja. Hast du ab morgen kein Morphiumpflaster mehr? So habe ich es verstanden, ne? Richtig. Und dieses Morphiumpflaster brauchst du, um deine Sucht zu befriedigen? Ja, sonst bin ich richtig entzügig. Ich habe einen Durchfall, kann gar nichts mehr machen. Also es geht gar nicht. Ich muss ins Krankenhaus. Aber die können mich halt erst in 7 Wochen aufnehmen. Prostituiert sich denn der Mensch, bei dem du wohnst, macht er das selbst auch? Ja, hat das gemacht, aber jetzt ist er alt. Ja, jetzt macht er es nicht mehr. Und er will das jetzt, dass du das machst. Das ist ja eine ganz dramatische Situation. Hast du denn hast du noch Familie irgendwie? Ja, aber die sind sauer auf mich, weil ich das Auto geklaut habe und nach Holland gefahren bin und Drogen gekauft habe und gerade aus der Therapie komme und Ach so, das heißt, zu denen kannst du nicht fliehen, die können dir nicht helfen. Nee, da ist viel passiert in den Jahren. Ne? Ich bin mit 14 angefangen, habe Drogen genommen und da ist einfach zu viel passiert. Ne? Mhm. Eigentlich musst du als Notfall jetzt schleunigst, eigentlich heute Nacht noch in eine Psychiatrie. Ja, aber kann man sich da Not einweisen lassen? Oder? Ja, pass auf, das werden wir jetzt gleich mal machen. Ja, das klären wir jetzt gleich mal im Hintergrund. Ich finde, das muss passieren, damit du da rauskommst, so schnell wie möglich, damit morgen nicht irgendwas Komisches passiert. Ja. Pass auf, Thomas, wir können dich gleich jetzt zurückrufen, das geht, ne? Ja. Okay, dann bitte ich dich aufzulegen, ein bisschen zu warten. Das kann jetzt noch eine Viertelstunde vielleicht dauern. Da melden wir uns wieder bei dir. Und dann werden wir dir sagen, was du zu tun hast, was du heute Nacht noch machen kannst, okay? Okay, danke schön, ne? So machen wir's. Bis gleich. Ja, danke. Ja. Tschüss. Tschüss, Thomas. Tschüss. Und hier ist Tobias. Tobias ist 25. Guten Morgen, Tobias. Wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo, Tobias. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's, ja, um nichts Schönes, sagen wir es mal so. Vor, ja, jetzt hat ein bisschen mehr als 2 Wochen ist mein bester Freund verstorben. Oje, was ist passiert? Man hat ihn tot in der Badewanne gefunden, also ertrunken nach Autopsiebericht. Mhm. Polizei vermutet, dass er irgendwie ausgerutscht ist, Kopf angeschlagen hat und dabei ausgenockt hat und dann in dem Badewasser ertrunken. Ach, also ein ganz, ganz banaler und dennoch ganz tragischer Unfall. Richtig. Also er war nicht krank? Ja. Nee, er war psychisch ein bisschen angeschlagen. Er hat auch Drogen genommen, aber in Anführungszeichen nur Joints. Aber das hat mit seiner psychischen Belastung ihn in ein ziemliches Loch gezogen. Mhm. Aber ist denn am Anfang stand auch im Raum, dass er Selbstmord begangen hätte. Mhm. Aber das war mir von Anfang an klar, dass das nicht der Fall ist. Und das wurde dann auch so belegt. Auch so belegt. Es wurden keine härteren Drogen gefunden, keine anderen Medikamenten im Haus oder im Blut gefunden, sonst was. Also im Prinzip ein tragischer Unfall. Es wurde eine Autopsie vorgenommen, hast du gesagt? Genau. Und das Resultat war Ertrinken in der Badewanne? Genau. Mit wahrscheinlich vorheriger Ohnmacht oder irgendwie sowas? Genau, also man vermutet, dass er ohnmächtig war. Man konnte jetzt nicht genau sagen, warum? Also dafür waren die Anzeichen alle zu gering, aber es konnten halt keine Drogen nachweisen, auch etwa zum Beispiel keine alten Einstichnadeln von Heroin spritzen oder sowas, konnte man halt nichts finden. Deswegen vermuten die einfach auf einen banalen, blöden Unfall. Vielleicht hat er auch ein oder zwei Joints intus gehabt, was das vielleicht noch unterstützt hätte, das Bewusstsein, also die Ohnmacht. Wobei man das aber ja im Nachhinein feststellen kann bei der Untersuchung. Genau, aber es war zumindest nicht so, also sie haben nichts Dementsprechendes gefunden. Ja, wer hat ihn denn gefunden? Die Polizei. Das war auch, also es war auch irgendwie blöd, weil der Nachbar hat angerufen gehabt wegen Ruhestörung. Und dann ist die Polizei zu der Wohnung hingegangen, hat niemand geöffnet. Aber warum Ruhestörung, wenn er tot in der Badewanne lag? Weil die Musik laut aufgedreht hat. Ach so. Deswegen vermute ich auch einfach, dass er einfach nur baden wollte und dann blöder Unfall. Auf jeden Fall, dann ist die Polizei reingegangen und hat ihn dann tot gefunden. Wann hast du dann davon erfahren? Relativ zeitnah? Am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass es in der Nacht passiert. Oder in der Nacht haben sie ihn gefunden und am nächsten Morgen habe ich von der Mitbewohnerin erfahren. Ach so, es gab eine Mitbewohnerin noch, aber die war zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung, oder wie? Genau, die war bei ihrem Freund. Wie nah war dein Verhältnis zu diesem Mann? Sehr nah. Also ich sag, das ist mein einziger und bester Freund. Also ich kann den jetzt seit knapp 7 Jahren. Und ich konnte mit ihm über alles reden. Und wir waren so seelisch auf einer Wellenlänge. Wir haben gewusst, was der andere gedacht hat. Und einfach, das war einfach eine Verbindung, die ich... Umso größer ist die Trauer und der Verlust. Das Problem, das ist auch eigentlich der Grund, warum ich eigentlich auch angerufen habe, beziehungsweise geschrieben hatte. Ich habe das Problem im Moment, ich kann im Moment nicht trauern. Am ersten Tag oder die ersten beiden Tage habe ich geheult wie ein Schlosshund. Da habe ich gar nichts auf die Reihe gekriegt und musste trotzdem arbeiten. Aber jetzt bin ich an der Phase, jedes Mal, wenn irgendwie diese Trauer in meine Nähe kommt, schiebt mein Kopf diesen Gedanken komplett weg. Mein Gehirn im Moment will auch einfach die Tatsache, dass er tot ist, nicht wirklich wahrnehmen. Also er will es nicht akzeptieren. Ja. Gab es die Beerdigung schon? Nee, leider noch nicht. Davor habe ich auch ein bisschen Angst vor der Beerdigung. Wobei die Beerdigung natürlich dann wiederum bewirken wird, dass dir das realer wird, das Ganze. Das ist meine Befürchtung, dass ich nicht mehr davor weglaufen kann. Dass ich dann nervlich komplett zusammenklappe. Also ich würde sagen, das ist gar keine Befürchtung, sondern ich glaube, das ist gut. Ich glaube, es ist ein so naher Mensch für dich gewesen. Und da muss man verzweifelt sein und auch ausrasten oder weinen oder wirklich verzweifelt sein. Und wenn du das die ganze Zeit jetzt nicht kannst, heißt das ja, so wie du es ja selber beschrieben hast, dass du dass es irgendeinen Mechanismus in deiner Psyche gibt, der das wegdrängt. Aber ich glaube, dass man nur mit Trauer und Verlust fertig wird, wenn man das spürt und wenn man sich damit auseinandersetzt, nicht wenn es verdrängt wird. Insofern ist, glaube ich, die Beerdigung sehr gut für dich, wenn es auch sehr schlimm wird für dich. Na, da bin ich mir sicher, dass das sehr schlimm für mich wird. Du bist nicht sicher, dass es schlimm wird, doch? Doch, ich bin mir sehr sicher, dass es schlimm wird. Gibt es denn gemeinsame Freunde auch? Im Prinzip nur ein paar einzelne. Wir waren gemeinsam im Verein. Da haben wir halt ein paar Leute. Ich habe engen Kontakt zu seiner Familie. Ich werde mich jetzt halt auch am Wochenende mit seiner Freundin treffen, die ich so bis jetzt noch nicht gekannt habe, aber ich habe ihm, nachdem er gestorben ist, habe ich mir für mich klar gemacht, dass ich für die Leute, die er geliebt hat, da sein werde oder versuchen werde, mich um sie zu kümmern, soweit die Leute das auch wollen. Das finde ich ein sehr gutes Vorhaben, Tobias, wenn du dich mit der Freundin triffst, wenn du dich mit den Eltern triffst oder mit den Geschwistern von ihm oder wer auch immer sehr nahe stand. Das ist einmal ein großer Freundschaftsdienst an deinem verstorbenen Freund, dass du das tust. Das würde er sehr, sehr schätzen wahrscheinlich an dir. Ja. Und es hilft dir wiederum auch mit deiner Trauer mehr klarzukommen oder vielleicht sogar deine Trauer zu spüren, weil du dann konfrontiert bist mit anderer Trauer. Ich vermute mal, dass du dich bisher relativ zurückgezogen hast, seitdem du das weißt. Stimmt das? Zurückgezogen. Ich würde dann nicht sagen, mehr zurückgezogen als sonst, würde ich jetzt halt nicht sagen. Ich habe das Problem, ich bin LKW-Fahrer im Fernverkehr und ich habe viel Zeit zum Nachdenken, wenig sozialen Kontakt im Moment. Wenn ich zu Hause bin, hatte ich bis jetzt halt auch noch nie viel sozialen Kontakt und die Leute, die ich direkt in der Nähe habe, das sind Bekanntschaften. Also wahre Freunde habe ich nur ihn gehabt. Und deswegen ist das für mich alles ein bisschen schwierig, mich da sowieso zu öffnen. Wie kommt das denn, wie lange hatte denn dein verstorbener Freund die Freundin schon? Soweit bis jetzt mit dem Schreiben und so knappe 3-4 Monate. Ach so, länger noch nicht, länger nicht. Nee, das war relativ frisch. Und wie kam das, gut, du meinst immerhin 3-4 Monate, wie kam das, dass du sie noch nicht kennengelernt hast? Weil wir eigentlich immer so einen Kontakt gepflegt haben, wir haben miteinander rumgealbert, haben uns getroffen und so weiter, aber grundsätzlich haben wir beide trotzdem unseren eigenen Weg gelebt. Das heißt, er hat seine Clique gehabt, ich habe bei mir halt ein paar Leute gehabt, aber grundsätzlich, wir wussten immer, wir konnten aufeinander uns verlassen. Also er war einer, der wusste, also ich wusste, ich konnte ihn nachts um 3 Uhr anrufen, ich habe irgendein Problem und er ist da. Genauso war es auch andersrum. Was hat er dir denn von seiner Freundin erzählt? Gar nichts. Also ich weiß von ihm selber über diese Freundin gar nichts. Also ich habe auch mit seiner Ex-Freundin noch viel Kontakt, aber sonst. Und wie hast du die jetzt speziell? Wie hast du das jetzt rausbekommen, dass da eine Freundin? Über Facebook, weil die viel auf seine Pinnwand geschrieben hat und da habe ich einfach mal angeschrieben und mal nachgefragt. Und dann habe ich das auch andere noch in Zusammenhang herausgefunden. So, und dieses Wochenende triffst du dich mit dieser Frau? Ja. Und sie möchte das auch, das ist jetzt genau, klar. Genau, ich habe es halt mit ihr abgesprochen, habe ihr auch meine Hilfe angeboten, immer wenn sie Probleme hat, kann sie sich melden und so weiter. Und habe sie halt gefragt, ob wir uns treffen wollen, um mal quatschen, um halt einen persönlichen Kontakt auch da zu haben. Ja, das ist ein gutes Vorhaben, finde ich gut, finde ich sehr gut. Für wann ist die Beerdigung geplant? Weiß man das schon? Nee, das wird eine Urnenbestattung und also es wird voraussichtlich der nächste oder übernächste, also nicht diesen Samstag, sondern den nächsten oder übernächsten. Tobias, triff dich mit der Frau und versuch Kontakt aufzubauen zu seinen Eltern und mach genau das, was du gerade mir auch gesagt hast, nämlich, dass du dich jetzt ein bisschen um sein Umfeld kümmerst. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt. Und alles andere wird sich ergeben und ich glaube, dass durch diesen Kontakt auch deine Trauer für dich spürbarer und sichtbarer wird. Und dann wird das eine traurige Zeit, das ist leider so. Ja, was für mich auch sehr Tobias, hart war. Ich muss dich mal unterbrechen, also, weil die Sendung gleich vorbei ist. Wir rufen dich aber gleich nochmal an, okay? Ja, dafür legst du bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay. Bis dahin, tschüss. Schönen Abend. Tschüss, danke. Ciao. In der Technik, Alina Marquis. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.